wirklich die Sehnsucht oder ja, einfach das Bedürfnis des Vaters, uns wirklich mehr von sich zu schenken, uns mehr von sich zu geben heute Abend. Einfach dich, ja, weißt du, da ist immer mehr von ihm und ich spüre diese Sehnsucht, er möchte dir mehr von sich geben. Und alles, was du tun musst, damit du mehr empfangen kannst, ist einfach, du musst den Raum frei machen, sodass du mehr empfangen kannst. Den Raum frei machen. Ja, das heißt, du gibst dich ihm hin, du sagst, hier bin ich, Herr, und ich brauche dich. Ohne dich bin ich leer. Ich brauche dich, ich brauche mehr von dir. Du gibst dich ihm hin mit deinem ganzen Leben. Du gibst dich ihm hin mit Haut und mit Haar. Und er beschenkt dich mit seiner Liebe. Er beschenkt dich mit seiner Gegenwart. Er beschenkt dich mit seiner Glückseligkeit. Er beschenkt dich mit seiner Freude. Er beschenkt dich mit einer neuen Ebene der Substanz seines Reiches in deinem Leben. Halleluja. Streck dich einfach aus, streck dich einfach aus. Oh, wir danken dir, Herr, dass du uns so sehr liebst, Vater. Oh, dass du uns beschenken möchtest, Herr. Oh, danke, Herr, dass du nur gute Dinge für uns hast, Herr. Danke, Vater, dass du nur gute Pläne für uns hast, Herr. Und danke, Herr, dass du uns beschenkst, Herr, heute Abend, Herr, indem wir uns ausstrecken, indem wir unser Leben dir einfach hinlegen und sagen, Herr, überflute uns, überschütte uns, Herr. Du bist so gut, Herr. Wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Karamando koramasan dororola masan dororola namasan da da da da. Unserem Leben, Herr. Wir danken dir, Herr, für die vielfältige Gnade, die wir empfangen haben, Herr. Wir danken dir für dein vielfältiges Wirken in unserem Leben, Herr. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine Liebe. Komm, beginn einfach mal ihm zu danken für alles, was er dir bereits am Guten geschenkt hat. Weil Psalm 50, 23 heißt es, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Ihn wird Gott sein Heil, seine Herrlichkeit, seine Liebe sehen lassen. Mehr von ihm. Also indem du Dank opferst, bahnst du einen Weg für mehr von ihm. Indem du Dank gibst für das, was du bereits empfangen hast, für das, was du schon geschenkt bekommen hast, für all die Segnungen. Also nimm dir Zeit auch über Livestream. Danke ihm einfach gerade jetzt. Danke ihm. Danke ihm. Oh, danke Vater. Danke Vater für deine unendliche Güte und deine Treue, Herr. Danke für alles, was du in unserem Leben schon gewirkt hast, Herr. Danke, Herr, für all die Wunder, Herr. Danke, Herr, für all die Veränderungen, Herr, die du geschenkt hast, Herr. Danke, Herr, für die Verwandlung unserer Herzen, Herr, was das Allerwichtigste ist, Herr. Die Verwandlung, Herr, unserer Seelen, Herr. Die Errettung unserer Seelen und die Verwandlung unserer Seelen, Herr. Danke, Herr, dass du dich um unsere Seelen so sehr gekümmert hast, Herr, dass du sogar für uns gestorben bist am Kreuz, Herr. Danke, Herr, dass wir das erleben durften, Herr, dass es da einen gibt, der sich für uns hingegeben hat, dass es da einen gibt, der für uns gestorben ist, Herr. Danke, danke, Vater, danke, Jesus, Halleluja. Komm, sag ihm Dank mit deinen Worten. Erheb deine Stimme, sag ihm Dank. Danke, Vater. Korabasi kararabashinda ramasanda rararara. Oh, rabasanda rararara. Oh, danke, Herr. Danke, dass du uns immer wieder aufs Neue beschenkst, Herr. Oh, und wir, so wie wir uns daran erinnern, was du uns gestern Gutes getan hast, Herr, Herr, so vertrauen wir dir, Herr, dass du uns in Zukunft Gutes tust, Herr. Und alle unsere Sorgen, die vielleicht in Bezug auf die Zukunft da sein mögen, Herr, Herr, wir werfen sie auf dich, Herr. Wir werfen sie auf dich, Herr. 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Oder du kannst es übersetzen, denn ihm liegt an euch. Mit anderen Worten, er kümmert sich um euch. Ihr seid im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Halleluja. Und deswegen können wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Das griechische Wort, das da steht, heißt Epiripto. Und es heißt so viel wie auf ihn draufwerfen. Ganz bewusst wirklich. Also er ist Gott, er kann das aushalten. Du musst dich nicht kein schlechtes Gewissen haben, dass er deine Sorgen trägt. Ja, er kann das. Er kann das tatsächlich. Du kannst es nicht, aber er kann das. Also mach Epiripto mit allen Sorgen. Ja? Epiripto. Wirf's auf ihn drauf, aufs Kreuz. Wirf's dahin. Alle deine Sorgen in Bezug auf die Zukunft. Wie wird das? Was wird daraus werden? Was ist damit? Was ist mit meinen Kindern? Was ist mit meinem Ehepartner? Was ist da in meinem Geschäft und so weiter? Epiripto. In Jesu Namen. Halleluja. Ich werfe es drauf auf ihn. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und dann kommt Ruhe, dann kommt Frieden in Bezug auf deine Zukunft. Und dann kommt Glauben und dann kommt, ja, da kommt positive Erwartung. Halleluja. Halleluja. Ja, da ruft Jesus dich rein. Halleluja. Oh, Christus in euch, die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Was wirst du morgen erleben? Die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Mitten in Problemen vielleicht, mitten in Herausforderungen, aber du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben. Oh, das ist die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Das ist diese sichere Erwartung. Diese sichere Erwartung, Herr, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, Herr, weil wir wissen, du bist gut, Herr. Du hast so viel Gutes getan, Herr, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Jahren, Herr. Und wir haben alle unsere Sorgen in Bezug auf die Zukunft auf dich geworfen. Alles, was noch übrig bleibt, ist die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Und vielleicht spricht der Heilige Geist gerade jetzt zu dir in Bezug auf eine Person, die hier im Raum ist. Entweder du kannst sie identifizieren oder auch einfach du weißt, es ist für eine Person hier im Raum oder über Livestream, wo der Gott einfach nochmal ganz persönlich und speziell zusprechen möchte in einer bestimmten Situation vielleicht ihres Lebens, dass er für sie sorgt, dass er sich um sie kümmert. Ja. Frag ihn, ob er dir ein Wort der Erkenntnis gibt. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Du siehst eine Situation im Leben einer Person, die ihr vielleicht wirklich gerade über den Kopf ragt. Und Gott gibt dir ein Wort der Ermutigung, gleichzeitig natürlich mit der Erkenntnis gibt er dir ein Wort der Ermutigung für die Person oder auch natürlich den persönlichen Dienst für die Person. Wenn du etwas siehst, wo jemand körperlich herausgefordert ist, dann beten wir natürlich sofort, dass die körperliche Herausforderung umgewandelt wird in göttliche Gesundheit. oder wenn es eine Situation in der Seele ist, wo Gott Befreiung schenken möchte, beten wir auch sofort. Aber vielleicht sind es auch einfach Umstände, die Gott dir zeigt, wo Gott einfach die Person ermutigt mit einem Bibelvers oder mit einem Wort, einfach damit es ihr noch leichter fällt, wirklich die Sorgen auf ihn zu werfen und nichts mehr anderes zu haben, außer die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Du hast die sichere Erwartung, egal wie tief du momentan vielleicht sein magst in einer Situation, wie tief am Boden du sein magst, aber du hast die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Und das möchte Gott dir zusprechen. Und dazu gebraucht er auch Worte der Erkenntnis. Und wir sind hier eine Aktivierungs-Glory-Schule und wir aktivieren die prophetischen Gaben und das werden wir auch heute Abend weiter noch tun. Aber gerade jetzt an der Stelle möchte ich einfach Raum dafür geben, wenn du ein Wort der Erkenntnis empfangen hast. Nur das, einfach Wort der Erkenntnis für eine Person mit Wort der Ermutigung oder dein speziellen Auftrag für die Sache zu beten, dann komm einfach nach vorne, dass wirklich jeder, egal wo er gerade drin steckt, weiß, dass er in Gott die sichere Erwartung haben kann, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Okay? Gib einfach weiter. Ich habe eine Person gesehen und du hast Schmerzen am rechten Fuß. Ich glaube Mittelfuß, Knochen oder so. Also auf jeden Fall Schmerzen beim Laufen mit deinem rechten Fuß. Gibt es jemanden, der hier ist? Wen betrifft das? Im rechten Fuß. Okay. Halleluja. Dann betest du gleich für ihn. Halleluja. Und er wird geheilt. Und wenn jemand anders ein Wort der Erkenntnis hat für eine andere Person, komm einfach her und gib es einfach weiter. Ich habe für dich, Astrid, dass du weißt, wer du in Jesus bist. Du weißt, dass du Siegerin bist. Und du wirst die Mauern von Jericho in den Menschenherzen wirst du niederreißen. Amen. Indem du deinen Mund auftust und gehst in der Entschiedenheit. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Ja, am Samstag geht sie ins Emsland. Halleluja. Also nimm das. Preis den Herrn. Amen. Ich habe eine Person gesehen, die aufgrund ihrer Verletzungen in der Vergangenheit niemand mehr vertrauen konnte und hat so ein Einzelgänger-Dasein gelebt. Also ich habe ein Boot gesehen mit nur einer Person drin und Gott hat aber ein Achterboot bereitgestellt und er sagt zu dir, ich habe deinen Schmerz getragen. Ich habe alles das, was du durchgemacht hast in der Vergangenheit, wo du verletzt worden bist von Menschen, wo du niemand mehr vertrauen konntest. Ich habe alles getragen für dich. Und jetzt lass dich fallen und vertraue mir ganz neu. Ich kenne dich durch und ich werde dich Schritt für Schritt begleiten. Und du darfst auch den Mut fassen, wieder mit anderen in der Gemeinschaft zu gehen. Deshalb dieses Achterboot. Amen. Vertraue mir ganz neu. Ich bin dein Vater und ich habe alles in der Hand. Amen. Amen. Ja, und wir brechen da auch jede Verletzung, jedes Trauma auch über der Seele dieser Person, die einfach ihn zu einem Weisen gemacht hat, diese Person in Jesu Namen. Und wir setzen dich frei, wirklich neu zu vertrauen, loszulassen und dich darauf einzulassen, ganz neu, auch auf die Gefahr hin verletzt zu werden, aber darin wirklich die Liebe Gottes zu finden und zu erkennen, einfach auch in der Gemeinschaft mit anderen und indem du dich anderen öffnest, in Jesu Namen. Amen. Ja, ich hatte noch den Eindruck, dass jemand für eine bestimmte Sache gebetet hat. Ich hatte eigentlich beides, entweder finanziell oder Gesundheit, Krankheit, also dagegen angegangen ist und du hast wirklich gebetet und es ist jetzt nicht ein kleiner Betrag oder eine kleine Krankheit, sondern was Größeres und es ist erstmal aber sichtbar, es ist erstmal nur noch schlimmer geworden. Ja, also das ist wie, wenn du gebetet hast und du denkst dir, wow, das ist nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden, das bringt dir alles gar nichts, genau. Und ist da jemand, der dich betrifft das? Genau. Und ich hatte für dich das Wort so vom Heiligen Geist, habe ich den Eindruck, das ist nur noch ein kleines Aufbäuschen vom Teufel, sage ich jetzt mal, aber der Sieg ist schon da und du wirst es sehen, diesen Sieg, und das möchte ich dir jetzt einfach zusprechen im Namen Jesus. Amen. Und deine Gebete sind erhört worden, der Amen. Sieg ist da, Jesus hat es vollbracht, die Mauer ist eingerissen und es ist noch ein kleines Aufbeugen und du wirst sehen, dass es jetzt dann in die Herrlichkeit reingeht. Amen. Amen. Halleluja, danke Jesus, wow. Stark. Ups. Ellen, ich habe für dich ein Wort gehabt. Und zwar, Gott hat dir diese Gabe gegeben, auch die Freude dran gegeben, mit der Violine einfach Musik zu machen, damit andere Leute freigesetzt werden, damit andere Leute in die Gegenwart Gottes reingeführt werden. Und du brauchst keine Minderwertigkeit haben. Also nicht denken, Herr, das ist nichts, ich mache das nicht gut oder irgendwie. Jesus hatte Freude dran, der Vater hatte Freude dran, der freut sich da über dich, dass du dich da investierst, dass du das machst und dass du auch sagst, du möchtest andere Leute da reinführen, indem du da auch Unterricht gibst. Denk nicht gering von dir. Denke nicht gering von dir. Ich habe dir diese Gabe gegeben. Und ich danke dir, mein Kind, dass du diese Gabe auch einsetzt. Sabrina, ich habe dich gesehen. Du hast gekämpft mit einem Bär. Und ich wurde erinnert an David, der als Hirte für seine Schafe eingestanden ist, mit Bären kämpft hat, mit Löwen kämpft hat und er war siegreich und war stark. Amen. Und das hat ihn qualifiziert für mehr. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Okay, was hattest du? Also ich hatte den Namen Barbara. Und, den Namen Barbara? Ja, das Wort Druck und Arbeitsplatz und dass der Herr all deinen Mangel ausfüllen wird nach dem Reichtum seiner Barmherzigkeit. Amen. Kann jemand hier mit dem Wort was anfangen? Bei dir, ist es bei dir? Arbeitsplatz, Druck? Aha, okay, Amen. Silke, leg ihr mal die Hand auf und bet für sie, dass jeglicher Druck abfällt und jeglicher Mangel verschwinden muss in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wer hat noch ein Wort gehabt? Ich spüre gerade so eine starke Kraft und ich habe das für die Marina. Oh ja, der Herr will dich wirklich in eine neue Dimension hinauf versetzen, wo du anders lebst. Sorge dich nicht, sagt er, lebe, lebe, lebe, lebe, Kraft, Power, Power, Power in Jesu Namen. Power, Power, Power, Power, Power. Oh, danke Herr, danke Herr. Neue Dimension des Geistes, neue Dimension. Amen. Halleluja. Hat noch jemand ein Wort gehabt? Wir sind echt in einem starken prophetischen Flow. Du hattest ein Wort, ja? Halleluja. Starker ich habe ein kleines Flow, Bild für die Evi hier. Und zwar warst du im Supermarkt und du hast einen unmöglich vollen Wagen geschoben. Also, und ich habe bloß noch Grapefruit gesehen. Also Fülle und Vitamine, ich weiß es nicht, aber... Gutes Amen. Für dich auf jeden Fall. Amen. Gott macht deinen Wagen voll. Mit Gutem und Gesundem. Halleluja. Weißt du denn? Hat noch jemand ein Wort gehabt? Okay, Halleluja. Dann gehen wir einfach in diesen prophetischen Flow an unseren Platz, weil da sind wir schon gut dabei. Heute Abend wollen wir ja weiter die prophetischen Gaben aktivieren, das haben wir ja schon angekündigt. Wir wollen heute Abend sogar wirklich einen Schwerpunkt auf Aktivierung legen. Ich möchte nur ganz kurz noch ein paar Worte als Einleitung sagen, aber wir wollen heute Abend einen richtigen Schwerpunkt auf Aktivierung legen in dieser Stunde, weil das Wort Gottes uns ja sagt, 2. Timotheus 1, Vers 6, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Amen. Ja, es geht um das Anfachen der Gnadengabe Gottes. Ja, Epheser 1, Vers 3 heißt es ja, gepriesen sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt, in Christus Jesus. Er hat dich gesegnet. Sag mal, er hat mich gesegnet. Er sagt ja nicht, er wird dich segnen, sondern er hat dich gesegnet. Und zwar mit nicht wenig, sondern mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt. Nicht mit ein bisschen geistlicher Segnung in der himmlischen Welt, sondern mit jeder Segnung, geistlichen Segnung in der himmlischen Welt. Also sag mal, mit jeder Segnung, geistlichen Segnung in der himmlischen Welt. Damit hat er dich gesegnet. Aber wie bei jeder Segnung, die Gott die in dieser, die darin ist, also es sind ja tausende, Millionen, Milliarden von Segnungen drin, aber jede dieser Segnungen muss im Glauben ergriffen werden und in unserem Leben aktiviert werden. Das ist das Geheimnis von jeder Segnung Gottes. Deine Errettung musste im Glauben ergriffen werden und aktiviert werden, indem du Jesus als deinen Herrn bekannt hast. Deine Erfüllung mit dem Heiligen Geist musste im Glauben ergriffen werden und aktiviert werden, indem du in neuen Sprachen einfach gesprochen hast. Es musste aktiviert werden. Und es wird immer wieder neu aktiviert, indem du deinen Mund öffnest und einfach wieder in neuen Sprachen redest. Und wenn du dir deiner Errettung unsicher bist, vielleicht mal in einem Moment, dann aktivier sie einfach wieder neu, indem du einfach vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagst, ich bekenne, Jesus Christus ist mein Herr. Und das Wort Gottes sagt mir, wenn ich Jesus mit meinem Mund bekenne und mit meinem Herzen glaubt, dass er aus den Toten auferstanden ist, dann bin ich gerettet. Also Teufel, halt den Mund, wenn er dir Unsicherheit machen will in Bezug auf deine Errettung. Ja? Jede geistliche Segnung wird aktiviert durch Glauben und durch Anfachen. Ja? Und beim prophetischen Strom ist es nichts anderes. Es ist ja klar, oder? Wie von euch glauben, dass der prophetische Fluss, die prophetischen Gaben ein Teil der geistlichen Segnungen in der himmlischen Welt sind. Okay, also sagt das Wort, er hat uns damit gesegnet. Es ist da, der prophetische Fluss ist da. Du kannst es auch so sagen, der prophetische Fluss ist ein Teil dieses großen Flusses der Vaterliebe Gottes, der vom Thron ausgeht. Dieser Fluss ist so riesig, in dem Fluss ist nicht nur Heilung drin, das auch, das sind ja die Blätter mit der Heilung für die Nation und so weiter, aber da ist so viel drin in diesem Fluss, der ist unendlich breit, ja. Ja, das ist so viel Segnungen drin. Ich meine, wenn du dir allein vorstellst, wie breit allein, sage ich mal, der seichte Teil dieses Stromes ist, ja, wo Hesekiel durchgeführt wird, ja, knöcheltief, knietief, hüfttief bis zur Schulter, bis er überhaupt an den Punkt kam in dem Strom, wo er nicht mehr stehen konnte, war er bereits 2080 Meter marschiert. Ja, das kannst du ausrechnen, weil immer 1000 Ellen und 1000 Ellen sind 520 Meter, ja, und das viermal, also rechne es aus, sind 2080 Meter. Das heißt, erst 2000, stell dir mal einen Strom vor, das gibt es ja auf dieser Erde gar nicht. Ein Strom, wo allein der Weg praktisch bis der Punkt kommt, wo du nicht mehr stehen kannst, allein über 2 Kilometer lang ist. Das heißt, der Strom Gottes ist unendlich breit, da ist unendlich viel drin, da sind unendlich viele Segnungen drin und jede dieser Segnungen wird ergriffen im Glauben, übrigens auch in Bezug auf die Vaterliebe Gottes, von der wir es jetzt immer wieder haben. Ja? Sie wird ergriffen im Glauben und sie wird auch aktiviert im Glauben. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn du die Vaterliebe Gottes empfängst, wenn du sie im Glauben nimmst, weißt du, das ist auch wichtig, dass du mit ihr weiter gehst. Das heißt, dass du sie weiter aktivierst, dass du auch in diesem Veränderungsprozess, den diese Vaterliebe Gottes in uns anstößt, dass du in diesem Veränderungsprozess drin bleibst. Dass du dran bleibst, immer wieder neu. Weißt du, sonst irgendwann mal bist du dir nicht mehr dessen bewusst. So mit jeder Sache kann es so sein. Irgendwann mal bist du irgendwie wieder drauf, okay, Vaterliebe war nett, irgendwann, ja, da war mal was vor 5 Jahren oder so. Ja? Aber weißt du, ich empfehle dir einfach immer wieder neu, das im Glauben zu aktivieren, zu sagen, ja, danke Vater für deine Liebe, danke, dass du mit mir noch tiefer gehst. Ich werde verwandelt in dein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer mehr in das Bild deiner Liebe. Geh einfach diesen Weg weiter. Amen, kannst du das sehen? Geh das weiter und dann hört es nicht auf, verstehst du? Das ist das. Und genauso ist es mit dem prophetischen Strom. Wenn du aufhörst zu prophezeien und wenn du aufhörst es zu aktivieren, dann denkst du irgendwann mal, ja, da war mal vor 5 Jahren in der Glory Life Schule, wurde mal prophetische Gaben aktiviert. Da habe ich echt starke Worte gehabt, das war echt powerful. Die Leute waren total aufgebaut, Worte der Erkenntnis, das war echt der Hammer. Aber irgendwie, der Strom hat aufgehört. Nein, Lüge. Sagt der Nachbarn, Lüge. Der Strom hat nicht aufgehört, er hört nie auf. Du hast nur ihn nicht mehr angezapft. Du hast ihn nicht mehr aktiviert. Verstehst du? Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn wir hier diese Aktivierungen machen, hier vor Ort, ist so wichtig, dass es in Anstöße, damit du es weiter aktivierst. Ja? Also auch wenn du mit Menschen zu tun hast, die zum Beispiel Gott noch nicht kennen, dann funktioniert der Strom genauso. Ja? Dann spürst du vielleicht nicht so stark die Gegenwart Gottes wie hier im Raum, in dem Moment bei dir am Arbeitsplatz oder so, aber der Strom ist trotzdem in dir und durch Glauben aktivierst du ihn und durch Glauben kannst du Erkenntnis haben, durch Glauben kannst du Weissagen, durch Glauben kannst du ein Wort der Weisheit weitergeben, weil du es aus dem Strom anzapfen kannst. Amen. Halleluja. So ist es mit allen Segnungen. Ja. Wenn du sagst, ja, gerade was meine Veränderung, meine innere Veränderung angeht, irgendwie, ich komme gar nicht weiter, weißt du, dann zapf den Strom der Vaterliebe Gottes neu an. Der verändert dich, ganz sicher. Amen. Zapf ihn neu und sag, okay, ich hol die Vaterliebe Gottes in mich hinein, sie wird mich verwandeln und ich arbeite mit ihr und ich nehme das und wenn sie mir was zeigt und wenn mir was offenbar wird, hey, wo ich noch irgendeinen Götzen auf dem Thron meiner Seele habe oder noch irgendeine andere Geschichte da morchelt, die ich gar nicht wusste, nur so ein kleiner Waisengeist sitzt bei mir, dann handle ich damit und ab damit. Nicht anstehen 5 Jahre lang und sagen, oh, ich habe irgendwie gar nichts mitgekriegt vom Strom der Vaterliebe Gottes. Ja, nee, du kriegst nichts mit, wenn du es nicht reinnimmst in dein Leben. Wenn du es nicht anwendest, wenn du es nicht aktivierst, mit anderen Worten. Amen. So ist es mit jeder geistlichen Segnung. Und heute Abend wollen wir die geistliche Segnung des prophetischen Flusses weiter aktivieren. Und heute Abend möchte ich euch, bevor wir gleich in die Praxis gehen, euch noch einen Aspekt geben, einfach auch in Bezug auf die Aktivierung. Weil gerade beim Prophezeien geht es tatsächlich darum, auch ganz bewusst unsere 5 Sinne Gott zu übergeben, sodass er sie im Geist gebrauchen kann. Ja, wenn es darum geht, das Sprachengebet zu aktivieren in Menschen, dann geht es darum, dass Gott die Kontrolle über das Sprachzentrum will. Wusstest du übrigens, das ist auch ein Schlüssel, den kann ich dir geben für jede geistliche Segnung. Wenn du eine frische geistliche Segnung empfangen willst, der Schlüssel ist immer, an genau der Stelle, wo diese geistliche Segnung rein will, die Kontrolle loszulassen. Das ist immer der Schlüssel. Die Kontrolle hindert dich immer an der geistlichen Segnung, die geistliche Segnung zu empfangen, die Eigenkontrolle. Ja. Also beim Sprachengebet zum Beispiel, wenn du total verkrampft kontrollierst dein Denken und immer denkst, oh ja, was denke ich, was will ich sagen, dann kann es nicht fließen. Ja. Aber wenn du Gott die Kontrolle abgibst und sagst, Heiliger Geist, komm, übernimm du die Kontrolle über mein Sprachzentrum, dann fließt es. Und beim Prophezeien ist es tatsächlich so, dass ein Schlüssel ist, dass du Gott die Kontrolle über deine 5 Sinne gibst. Weil wenn du etwas empfängst von Gott, ist es tatsächlich so, das ist dir vielleicht noch bisher nicht bewusst gewesen, aber es ist tatsächlich so, du empfängst es immer über einen deiner 5 Sinne, nur dass sie eben von Gott geistlich gebraucht werden. Ja, wie empfängst du ein prophetisches Wort? Du empfängst es entweder dadurch, dass du etwas siehst. Also, dass Gott dir ein Bild zeigt, dass Gott dir die Person zeigt in einer bestimmten Situation oder dass Gott dir eine bestimmte Situation zeigt, was er in der Zukunft in Bezug auf diese Person tun will. Er zeigt dir ein Bild. Ja. Jeremia zum Beispiel hat immer wieder Bilder gesehen. Gott hat ihn gefragt, was siehst du? Und dann hat er gesagt, ich sehe einen Mandelzweig zum Beispiel. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen, was das bedeutet. Ja. Also, einer der Sinne, durch die Gott spricht, ist unser Sehsinn, und zwar im Geist. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich sehe mit meinem natürlichen Augen irgendwas. Du kannst dir natürlich auch was einfach vorstellen innerlich. Wir haben die Fähigkeit von Gott, du kannst dir irgendwas vorstellen. Das ist aber nicht prophetisch, weil dann hast du die Kontrolle. Du stellst dir was vor, du überlegst dir was. Aber wenn du deinen Sehsinn Gott hingibst, dann kann er dir Eindrücke und Bilder geben, die dann eben nicht von dir sind, sondern die von ihm kommen. Kannst du das Prinzip sehen? Genau das Gleiche beim Hören. Ja? Du kannst dir viele Sachen vorstellen mit deinen inneren Ohren. Du kannst dir jetzt vorstellen, zum Beispiel, was weiß ich, den Satz, ich gehe am Sonntag in die Kirche. Du kannst dir vorstellen, dass du jetzt diesen Satz hörst, innerlich. Ja? Und dann sagst du, ah ja, okay, ich habe gehört, ich gehe am Sonntag in die Kirche. Ja? Gut, okay, kannst du dir vorstellen, kannst du selber dir überlegen. Aber du kannst auch deinen Hörsinn Gott hingeben und dann kann er plötzlich was in deine Ohren sprechen, womit du gar nicht gerechnet hattest. Oder was du vielleicht auch in dem Moment gar nicht verstehst. Verstehst du? Und so gibt Gott dir Puzzlesteine, um Menschen zu dienen, durch Worte der Erkenntnis, durch Worte der Weisheit, durch Worte der Weissagung. Amen. Kannst du sehen? Empfinden, also fühlen, genau das Gleiche. Ich spüre etwas. Du kannst natürlich, du kannst es im Natürlichen gebrauchen, deinen Spürsinn. Ja? Also du kannst natürlich tasten hier mit deinen Fingern, das ist ganz im Natürlichen, aber du kannst auch im Natürlichen irgendwie spüren, gewisse Atmosphären oder so, oder je nachdem, wie sensibel jemand ist, kann er Sachen spüren. Aber du kannst auch dein inneres Empfinden Gott hingeben und dann kann er dir ein Empfinden geben. Manchmal vielleicht sogar ein Empfinden für einen Schmerz im Körper, dass du plötzlich einen Schmerz im Knie hast, den du eigentlich gar nicht hast. Aber Gott gibt dir dieses Empfinden für jemand anders als ein Wort der Erkenntnis, weil jemand da ist, der einen Knieschmerz hat. Und kaum hast du ihm gedient, ist bei dir der Knieschmerz auch wieder weg. Weil es nur ein Empfinden war, das Gott dir einfach übernatürlich gegeben hat, damit du etwas weißt für die Person. Kannst du sehen? Und genauso weißt du Gott deinen Geruchssinn. Du kannst manchmal auch Dinge riechen im Geist, gerade auch in der Unterscheidung, ja. Also zum Beispiel Dämonen riechen meistens oder oft nach fauligen Eiern oder schwefelig oder was auch immer. Ja. Gibt auch andere, je nachdem, kommt immer auf die Dämonen an. Aber wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, ist auch nicht wichtig. Wir machen jetzt auch keine Geruchskunde für Dämonen oder so. Aber Gott kann deinen Riechsinn gebrauchen, um Dinge wahrzunehmen. Genauso dein Geschmackssinn kommt eher ein bisschen seltener vor, aber kann auch sein, dass du was empfindest. Ja? Also gerade beim Riechen und Schmecken ist nach meiner Erfahrung eher ein bisschen seltener, aber das heißt nicht, dass es nicht passiert. Ja? Du gibst Gott einfach diesen Sinn. Und heute Abend möchte ich dich einfach wirklich anleiten, bevor wir in die Aktivierung gehen, dass du Gott ganz bewusst deine fünf Sinne gibst und sagst, Herr, du kannst meine Augen gebrauchen, Herr, du darfst meine Ohren gebrauchen, Herr, du darfst mein Empfinden gebrauchen, mein Fühlen gebrauchen, du darfst mein Schmecken gebrauchen, du darfst mein Riechen gebrauchen, um einfach deine übernatürlichen Eindrücke, Gedanken, Weissagung, Erkenntnis, Weisheit für eine andere Person zu mir zu bringen. Weil das ist der Weg. Ja, wenn du jemanden fragst, wie bist du auf dieses prophetische Wort gekommen, dann wird er immer entweder sagen, ich habe das gesehen, oder er wird sagen, ich habe was gehört, oder er wird sagen, ich habe was empfunden, oder vielleicht auch, ich habe was gerochen oder was geschmeckt im Geist. Und ich meine, ob es im Geist war oder nicht, merkst du daran, was es in der Frucht bewirkt. Ja? Okay? Ja, ob es einfach was mit der Person macht, der du dienst, ja? So lernen wir. Ja? Aber je mehr du tatsächlich deine fünf Sinne Gott untergeordnet hast, in jeder Hinsicht, umso mehr kann Gott sie gebrauchen. Deswegen ist es übrigens auch wichtig, dass du, wenn du wirklich von Gott gebraucht werden willst, ist wichtig, dass du darüber wachst, was du in deine Augen reinlässt. Ja, es ist schwierig, die Dinge Gottes zu sehen, wenn du dir den ganzen Tag irgendeinen Müll aus der Welt anschaust, verstehst du, gar irgendwelche pornografischen, sexuellen Dinge die ganze Zeit anschaust, dann bist du verwirrt. Ja? Das ist schwierig, dann hast du den falschen Eindruck schon auf deiner Fotoplatte sozusagen und es ist schwierig für Gott, da nochmal drüber zu belichten, ist dann schwierig, ja. Oder deine Ohren, dass du, weißt du, wenn du nur Negatives den ganzen Tag in deine Ohren reinlässt, nur die Nachrichten den ganzen Tag anstatt das Wort Gottes und was alles wieder Schlimmes ist und was alles wieder droht und was weiß ich was, dann bist du nicht eingetuned auf die Frequenz Gottes. Amen. Also es ist wichtig, was lasse ich rein in meine Ohren? Was lasse ich rein in meine Augen? Was lasse ich rein in meinen Mund? Was lasse ich rein in meine Nase? Mit was verbinde ich mich vom Empfinden her? Ja, wo begebe ich mich rein? Ja, wenn du dir einen Horrorfilm anschaust und du begibst dich da rein in diese Atmosphäre und in das, was man da so fühlt, ja, da darfst du dich nachher nicht wundern, wenn du die Gegenwart Gottes nur noch schwer spürst. Ja. Verstehst du, ich nehme jetzt einfach so krasse Beispiele. Aber deswegen ist wichtig einfach, dass wir wachen über unseren Sinnen. Also erstens, dass wir Gott unsere Sinne hingeben und zweitens, dass wir wachen über unseren Sinnen, sodass sie einfach auch nur das aufnehmen dürfen, was uns Gott geben möchte. Und gleichzeitig hast du natürlich deine fünf Sinne einfach, um im Natürlichen zu leben. Deine natürlichen Sinne. Aber wovon ich jetzt spreche, sind deine geistlichen Sinne. Ja. Du nimmst es auf der geistlichen Ebene wahr. Manchmal denken Leute, ja, das Wichtigste ist, dass ich die hörbare Stimme Gottes höre. Dann weiß ich ganz sicher, dass er zu mir gesprochen hat. Ich sage dir, es macht überhaupt keinen Unterschied, wie stark ein Eindruck ist. Es ist nur graduell. Es macht keinen Unterschied, ob du die Stimme Gottes hörbar hörst oder ob du sie einfach in deinem Inneren hörst. Entscheidend ist, dass dein Sinn von Gott übernommen ist, dass dein Hörsinn von Gott übernommen ist. Es gibt Leute, die haben die hörbare Stimme Gottes gehört und trotzdem nicht gemacht, was Gott gesagt hat. Verstehst du? Und andere, die haben nur eine sanfte, zarte innere Stimme gehört und haben gemacht, was er gesagt hat, und die entsprechende Frucht ist hervorgekommen. Also das Entscheidende ist ja nicht, wie stark ist es, weißt du, oder beim Säen, dass du denkst, wow, ich muss eine offene Vision haben, sonst ist es sowieso zweifelhaft. Na, ich habe ja nur einen Eindruck gehabt. Nein, wenn du Gott deinen Sehsinn gegeben hast, kannst du vertrauen, dass er dir auch Eindrücke gibt, die von ihm kommen. Und in diesem Glauben gibst du sie weiter. Und das ist die Grundlage für unser Prophezeien. Das ist die Grundlage dafür, dass wir Worte weitergeben. Und wenn wir mal einen Fehler machen und sagen, okay, gut, dann vielleicht habe ich doch zu viel Pizza heute gegessen oder irgendwie habe ich doch irgendein falsches Bild heute irgendwie vor Augen gehabt, keine Ahnung, ist, was auch immer, habe auf die falsche Werbetafel geguckt oder sonst was. Egal, ja, dann hast du halt mal einen Fehler gemacht. Aber entscheidend ist, dass wir lernen, uns einzutunen auf den Sinn Christi und dass wir lernen, unsere geistlichen Sinne zu aktivieren. Amen. Seid ihr da dabei? Okay, Halleluja. Dann lass uns einfach jetzt mal als erstes, lass uns mal Folgendes machen, auch während wir noch am Platz sind. Leg einfach mal als erstes deine Hände auf deine Augen, ja, und sag einfach Gott, sprich mir einfach nach, sag einfach Vater im Himmel, ich weihe dir meine Augen, meinen Sehsinn. Diese Augen sollen nur sehen, was du sie sehen lassen möchtest. Ich unterordne dir meinen Sehsinn und ich erlaube dir, Heiliger Geist, dass du meinen Sehsinn gebrauchst. Ich glaube, dass du heute Abend mich Dinge sehen lässt mit meinen geistlichen Augen, die Menschen zum Segen dienen werden. In Form von einem Wort der Erkenntnis, einem Wort der Weissagung oder einem Wort der Weisheit. Amen. Amen. Und jetzt legst du deine Hände auf deine Ohren und sagst, und Vater, in dem Namen Jesus, weihe ich dir meine Ohren. Ich weihe dir meinen Hörsinn. Diese Ohren sollen nur hören, was du ihnen zu hören gibst. Sie sollen verschlossen sein für alles andere. Und ich sage, gebrauche meinen Hörsinn, um heute Abend einem Bruder oder einer Schwester zu dienen, dass sie hören, was du sagen möchtest. In Jesu Namen. Und Vater, in dem Namen Jesus gebe ich dir meinen Spürsinn, du kannst es deinen inneren Spürsinn nennen, deinen Spürsinn. Ich gebe dir meinen Spürsinn und ich sage, ich möchte nur spüren, was du mir zu spüren gibst. Gebrauche meinen Spürsinn, dass ich für eine andere Person ein Empfinden bekomme, was du tun möchtest. Und Herr, ich gebe dir meinen Riechsinn. Jetzt legst du die Hand natürlich auf die Nase. Ja. Gebrauche meinen Riechsinn. Lass mich nur riechen, was du mich riechen lassen möchtest. Okay. Amen. Und benutze diesen Sinn, um anderen Menschen zu dienen. Und dasselbe mit meinem Geschmackssinn. Jetzt darfst du deine Hand auf den Mund legen. In Jesu Namen, gebrauche meinen Geschmackssinn, um anderen Menschen zu dienen und um Dinge im Geist wahrzunehmen für sie. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt machen wir Folgendes. Als erste Aktivierung möchte ich mit euch gerne das prophetische Rad machen, und zwar mit Tempo drauf, also mit Stoppen. Also nicht die Reihe wie das letzte Mal, okay? Manche haben schon Hilfe. Nein. Das Rad, aber ein bisschen ähnlich. Pass auf, wir machen Folgendes. Und zwar immer 6 Personen gehen zusammen. Immer 6 Personen gehen zusammen. Eine Person steht in der Mitte und die 5 anderen stehen um die Person rum. Bildet einfach ganz schnell die Gruppen. Jetzt, ja, genau. Einfach im Raum verteilt. Und dann erkläre ich es weiter. Immer 6 Personen. 6 Personen. Und wenn ihr über Livestream zuschaut, ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich am besten eine WhatsApp-Gruppe gründen. Es können auch ein bisschen weniger Personen sein. Ist kein Problem, wenn du weniger zur Verfügung hast. Dann kannst du eine WhatsApp-Gruppe bilden mit der entsprechenden Personenzahl. Oder aber du kannst dich auch darauf beschränken, einfach hier für Leute Worte zu empfangen, die du hier siehst, oder für Einzelpersonen, die Gott dir zeigt, einfach Worte empfangen. Ich erkläre gleich, was wir tun. Können wir es so aufteilen, dass es passt von den Zahlen her? Hier 6. Und gut wäre, wenn in jeder Gruppe eine Person wäre, die sich zutraut zu leiten. In jeder Gruppe eine Person, die sich zutraut zu leiten. Okay? Guck. Okay. Ja, ihr seid 6, es passt ja alles. Ne? Ja, der Alex ist zu viel, ja. Aber da drüben sind 6, ja, okay, genau. Entscheidet kurz, schaut einfach, wer von euch hat das Potenzial, die Gruppe zu leiten? Guckt einfach mal, gibt es jemanden, ansonsten kann man auch noch durchwechseln, okay? Okay, einfach prophetisch zu leiten, okay? Hier bildet sich eine neue Gruppe, habt ihr das geklärt? Braucht ihr noch, ihr braucht noch, oder? Braucht ihr noch, nee, 3, 6, okay. Habt ihr jemanden, der es leiten kann? Ansonsten kann noch jemand, ihr habt jemanden, okay. Ihr habt niemanden, der es leiten kann. Dann wechsel vielleicht einfach. Dann wechsel einfach jemand von hier, weil hier sind mehrere Leiter, sehe ich schon. Ja, genau, gehst du rüber. Also, dass eine Person da noch wechselt, genau, eine Person hier rüberkommt. Genau, eine Person. Egal. Ja, so. Okay, geht's auf? Schau gerade mal, 6, da ist auch, okay. 6 auch. Ihr seid jetzt 4, okay. Da, aber ja, stimmt, ich muss aber stoppen, deswegen ich kann nicht dazugehen. 3, 6, okay. 3, 6. Okay, sonst passt es. Okay, haben wir noch irgendjemand übrig? Sarah, kannst du noch oder musst du hinter der Kamera? Geht? Okay, super. Also gut. Dann haben wir zumindest 5 hier. Ja, das ist auch okay. Ja. So, okay. Ah, jetzt entscheidet, welche Person als erstes in die Mitte geht. Wir machen nur 2 Runden, also kommt nicht jeder dran, okay? Okay, weil ich möchte auch noch eine andere Aktivierung mit euch machen heute Abend. Entscheidet einfach, wer als erstes in die Mitte geht. So. Und jetzt folgendermaßen. Habt ihr es soweit? Hier kommt noch jemand. Conny, du kannst hier gleich dazukommen. Die Nummer 6, wunderbar, das geht ja wunderbar auf. Und Sarah zusammen und dann passt genau, ja. Super, okay. Habt ihr entschieden, wer der Leiter ist, okay? Und jetzt funktioniert es folgendermaßen. Wir haben unsere Sinne Gott gegeben. Wir beten in Sprachen. Damit aktivieren wir die Geistesgaben, fachen sie an. Und dann geht es darum, das ist ja ein Gruppenministry. Das heißt, jeder empfängt ein Puzzlestein. Es beginnt die Person, die rechts vom Leiter steht. Und dann dreht sich das Rad. Und jeder gibt einen Puzzlestein weiter. Und das, um das zu unterstreichen, werde ich stoppen und jeder hat 30 Sekunden nur Zeit. Jeder hat 30 Sekunden Zeit, seinen Puzzlestein weiterzugeben. Das heißt, es geht jetzt in dem Fall nicht darum, eine komplette Prophetie weiterzugeben, sondern es geht tatsächlich darum, einen Puzzlestein. Etwas sehen, etwas hören, etwas empfinden, einfach für die Person, die in der Mitte ist. Ja. Jeder trägt einen Puzzlestein dazu bei. Hinterher werde ich euch fragen, hast du was gesehen, hast du was gehört, hast du was empfunden, wie war es so? Ja. Jeder trägt einen Puzzlestein bei. Das heißt, du gibst in 30 Sekunden deinen Puzzlestein weiter und zum Schluss der oder die Leiterin, also da, wo es dann wieder ankommt, der gibt als letztes seinen Puzzlestein dazu und dann, hör zu, und dann fasst er zusammen alle 5 Puzzlesteine zu einem Gesamtbild. Okay, das ist die Aufgabe dessen, der es leitet. Du fasst es dann zusammen. Du gibst dein eigenes Puzzlestein und dann fasst du es zusammen. Okay, das ist prophetische Rat sozusagen. Ja? Und wie gesagt, es geht dabei darum, dass jeder einen Puzzlestein hat. Es geht nicht um ein komplettes prophetisches Wort mit allem drum und dran, Worte, Erkenntnis, Weisheit und was weiß ich was alles. Das tun wir gleich dann in der nächsten Aktivierung noch aktivieren. Aber jetzt geht es darum, dass jeder einen Puzzlestein empfängt und einer fasst es zu einem Gesamtbild zusammen. Okay, und wir sehen was, hören was, schmecken was, riechen was, wie auch immer, empfinden was. Ja? Und so geht man es weiter. Okay? Verstanden? Wie gesagt, ihr über Livestream am besten mit anderen zusammentun oder auch für Einzelpersonen mit dabei sein oder hier vorne über einzelnen Personen, die ihr hier seht, wie ihr vielleicht kennt, einfach was empfangen und dann könnt ihr es uns gerne auch per E-Mail schreiben. Ja? Also schaut, dass ihr euch möglichst auch sozusagen ein Objekt des Prophezeiens sucht in irgendeiner Form. Und wenn es eine Einzelperson ist, ja, die du vielleicht, mit der du befreundet bist oder so, dann kannst du ihr ja hinterher das Wort schicken oder ihr könnt euch ja jetzt verbinden über Telefon oder über WhatsApp, wie auch immer. Okay, also wir machen Folgendes, wir beten eine Runde in Sprachen, unsere Sinne haben wir Gott schon hingegeben und dann sage ich irgendwann Stopp und dann machen wir ein paar Sekunden Ruhe und dann fängt die Person rechts vom Leiter an und gibt ihr Puzzlestein weiter und ich sage dann immer, wenn die 30 Sekunden rum sind, kommt die nächste Person dran, dass es nirgends stockt, ja, sondern das Rad muss sich drehen, ja, immer 30 Sekunden, okay, pro Person, okay. Los geht's. Karabasika da da da ba shika da da da da da ba shika da da da da. Oh rabasika da da da da ba shika da da da da da da da da. Oh rabasika da da da da da da da da. Vater, ich danke dir, Herr, dass jetzt Gedanken, dass Bilder, dass Empfindungen, Herr, für die Person in der Mitte hervorkommen, Herr, aktiviert werden, Herr, in den Personen außenrum, Herr, die ein prophetisches Gesamtbild, ein Wort ergeben für die Person, die jetzt in der Mitte ist, Herr. Danke, Herr, dass du das aufsteigen lässt in unseren geistlichen Sinnen, Herr, die wir dir geweiht haben, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Halleluja, Halleluja. Jetzt noch 30 Sekunden ganz kräftig in Sprachen beten. Korabasia, da, da, da, da. Rabashiana na na masondo korabasia da da da. Oh rabasia da da da da da da mashanda da da da da da basanda da da da da da bashanda da da. Oh rabasanda da da da da bashanda da da da da bashanda da da da da bashanda da da da basanda da da da bashanda da da da bashokororobo. Oh rabasaka da da da da. Kon da da da da. Danke Jesus. Stopp. Jetzt hörst du, siehst du, empfindest du, hältst Ausschau. Und dann geht's los, die Person rechts von der Leiterin oder Leiter beginnt. 30 Sekunden für die erste Person. Du gibst weiter, was du gesehen hast, gehört hast, empfunden hast. Ah, ich glaube, wir müssen es fast kürzer machen, die Zeit. Okay, geht weiter, geht weiter. Wir machen die Zeit kürzer. Okay, nächste Person. Das müsste jetzt mindestens die dritte sein. Und die nächste Person. Sie müsste jetzt die vierte Person sein. Und jetzt kommt die fünfte Person, gibt ihren Eindruck weiter und dann fasst sie zusammen, was insgesamt im Raum war. Okay, jetzt müsste der mit der Zusammenfassung dann auch zum Ende sein. Halleluja. Okay. Okay, kurze Frage, bevor wir in die zweite Runde gehen. Es geht jetzt gleich in die zweite Runde. Kurze Frage, wer von euch hat etwas gesehen? Okay. Wer hat etwas gehört? Aha. Wer hat etwas empfunden und es weitergegeben? Okay. Wer hat was gerochen? Okay. Ah ja, da. Zwei, immerhin. Wer hat was geschmeckt? Okay. Gut. Die Person in der Mitte, konntest du mit den einzelnen Puzzlesteinen was anfangen? Wer von denen in der Mitte konnte was anfangen mit den einzelnen Puzzlesteinen? Okay, Halleluja, danke Jesus. Okay. Für wen haben die Puzzlesteine zusammengepasst? Für wen war es zusammenpassend? Okay? Also, dass die Puzzlesteine praktisch ein Gesamtbild ergeben haben, dass das Sinn gemacht hat. Wer von denen für die prophezeit wurde? Okay. Super. Das sind fast alle. Ja? Preist den Herrn. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. So, das war die erste Runde. Jetzt kommt die zweite Runde. Das heißt, ihr dürft noch mal eine Person bestimmen, die in die Mitte kommt. Okay? Entscheidet. Und wie gesagt, wir verkürzen die Zeit pro Wort auf etwa 15 bis 20 Sekunden. Das reicht, ja, weil die Puzzlesteine sind gar nicht so lang. Ja, 15 bis 20 Sekunden pro Wort. Ich sage dann immer Stopp und dann geht es weiter. Okay? Also bleibt auch im Tempo. Bleibt im Tempo des Rades. Ja? Also nicht einfach jetzt dann irgendwie in längliche prophetische Worte abschweifen oder so, dass der Rhythmus unterbrochen wird, sondern bleibt in diesem Rhythmus von 15 bis 20 Sekunden pro Wort. Okay? Also, los geht's. Betet in Sprachen. Korabasia da da da bashikana nama sondo korabasia da da da da bashikada da da da nama. Orabasia da da da bashikada da nama sondo korabasia da da da da. Orabasia da da da da nama shikada da da da da bashikada da da da mando. Orabasia da da da da bashikada da nama sondo do do do do do do do. Oremandia da da da da bashikada da da da da da da. Oh, danke Vater, dass die Person in der Mitte jetzt im Zentrum deiner Aufmerksamkeit steht, Herr, und dass du deine Gedanken, deine Eindrücke, Herr, dein Wort, Herr, deine Weissagung, Herr, deine Erkenntnis, Herr, deine Weisheit, Herr, für die Person in der Mitte jetzt downloadest, Herr, durch die Geschwister, Herr, in dem Namen Jesus. 15 Sekunden nochmal beten in Sprachen. Und stopp. Okay, hört rein. 10 Sekunden Zeit, bis er startet. Kann jeder reinhören, jeder empfinden, jeder sehen. Halleluja. Okay, los geht's. Die ersten 15 Sekunden laufen. Die Person rechts vom Leiter gibt ihr Wort weiter. Okay, 15 Sekunden sind um. Nächste Person, gebt ihr Wort weiter. Zweite Person. Genau, muss man sich beeilen. Ne? Halleluja. Okay, stopp. Jetzt kommt die dritte Person. Die 15 Sekunden laufen wieder. Korabasika dadadadaba. Dritte Person gibt weiter. Okay, das war's für die dritte Person. Jetzt kommt die vierte Person und gibt ihr Wort weiter. Okay, und jetzt kommt die, was haben wir jetzt, die fünfte Person? Fünfte Person gibt ihr Wort weiter, 15 Sekunden lang. Und dann fasst die Person alle die Eindrücke, Bilder, was auch immer da war, zusammen zum Schluss. Okay, also ihr müsstet jetzt bei der letzten Person sein. Und der Eindruck ist jetzt auch weitergegeben und jetzt gibst du die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung darf ruhig eine Minute dauern, aber jetzt gibst du die Zusammenfassung, okay? Halleluja. Ja, jetzt merkt man schon, es ist noch ein besserer Fluss schon drin wie bei der ersten Runde. Halleluja. Sehr schön. Super. Okay. Eine Minute ist um zur Zusammenfassung. Halleluja. Wer ist noch nicht fertig? Welche Gruppe ist noch nicht fertig? Alle sind fertig? Okay, gut. Dann Nachfrage. Hört gut zu. Nachfrage. Welche von den Personen in der Mitte konnte etwas mit den einzelnen Puzzlesteinen anfangen? Einzelne Worte haben dir was gesagt. Okay, das ist jeder. Halleluja. Danke, Jesus. Wer von den Personen in der Mitte hat gespürt, wie Gott wirklich aus den Einzelpuzzlesteinen wirklich ein Gesamtbild macht, wie das zusammenpasst? Okay. Wow, auch jeder. Halleluja. Preist den Herrn, das ist wunderbar. Preist den Herrn. Das ist super. Sehr gut. Und jetzt nochmal für deine eigene Erinnerung. Überleg mal, wer hat was gesehen? Wer hat was gesehen? Okay. Ja, das sind die meisten. Wer hat was gehört? Auch einige. Wow, viele. Wer hat was gespürt? Ja, auch einige. Wer hat was gerochen? Wow, auch drei, wow. Wer hat was geschmeckt? Okay, beim Schmecken sind wir noch nicht so gut. Okay, aber jetzt mal die Frage, noch eine Frage. Und zwar, wer hat mit mindestens zwei Sinnen was empfangen? Wer hat mit mindestens zwei Sinnen was empfangen? Also was gesehen und gehört oder was geschmeckt und gerochen oder wie auch immer. Ja? Mit mindestens zwei Sinnen. Okay, wer hat mit mindestens zwei Sinnen was empfangen? Okay, auch einige, ja, ziemlich viele sogar. Wer hat sogar auf drei verschiedene Weisen was wahrgenommen? Also sehen, hören, empfinden zum Beispiel. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter oder so, du bist jetzt nicht der Klassenprimus oder so, sondern aus Interesse, Gott kann ja bei dir, ja, okay. Es geht einfach darum, dass du dir bewusst wirst, auch wie Gott deine Sinne gebraucht, weil tatsächlich ist es so, meistens ist es so, dass du, wenn du anfängst, aktiviert zu werden im Prophetischen, dass du ein oder zwei Arten hast, oder meistens sogar eine am Anfang, in der du vor allen Dingen wahrnimmst, aber je mehr du es entwickelst, kannst du auf mehr Ebenen wahrnehmen. Ja? Das heißt, denk nicht, okay, ich bin halt nur der Seher und ich höre nie was oder so, sondern streck dich aus, Gott kann weitere Sinne aktivieren. Ja? Oder denk nicht, ja, ich höre immer nur was, aber sehen tue ich nie was, sondern einfach weiter entwickeln, ja? Die Sinne des Geistes entwickeln. Amen? Preist den Herrn. Okay, jetzt gehen wir in eine andere Aktivierung rein. Und zwar jetzt machen wir es so, jetzt suchst du dir einfach einen Partner oder eine Partnerin, und zwar jemand, den du nicht kennst möglichst. Also ja, okay, die meisten kennen sich alle irgendwie ein bisschen hier vor Ort, aber so wenig wie möglich, ja, sage ich mal, wo du nicht so viel weißt. Und auch du über Livestream, du kannst dir jetzt einfach eine Person suchen. Du kannst sie mit einer Person verbinden. Vielleicht ist sie bei dir im Raum, vielleicht gehst du über WhatsApp, vielleicht gehst du über Telefon oder wie auch immer oder über Zoom. Eine Person, also immer zwei und zwei zusammen. Einfach zwei und zwei zusammen. Es müsste theoretisch aufgehen, weil gerade waren wir in Sechsergruppen, also müsste es nach Adam Riese eine gerade Zahl sein. Dann müsste es eigentlich aufgehen. Okay, da ist noch jemand? Alex? Okay, zwei Personen immer zusammen. Hat jeder einen Partner, den er nicht so gut kennt? Okay, gut. Folgendes. Das ist jetzt ja das Setting, das, was wir jetzt aktivieren. Hört gut zu. Psst. Hört gut zu. Nicht alle Infos vorher erfragen. Nein. Aber das ist jetzt das Setting, das wir jetzt haben, das natürlich typisch für Alltagssituationen ist. Ja? Wenn du jemand begegnest, wenn du mit jemandem redest, wenn du auch in der Gemeinde jemand begegnest, zum Beispiel beim Kaffee trinken, drüben in der Cafeteria. Du sitzt mit jemandem zusammen und Gott kann deine fünf Sinne aktivieren, übernatürlich, wenn du sie ihm hingibst und wenn du nach etwas Ausschau hältst, wenn du nach etwas hörst, wenn du Ausschau hältst im Sehen, im Empfinden und so weiter. Gott kann dir Eindrücke geben für diese Person. Okay? Also das ist sozusagen der Ernstfall jetzt, was wir jetzt haben. Jetzt ist ja so, dadurch, dass das jetzt 1:1 ist, ist es so, dass du jetzt nicht, dass es jetzt nicht mehr ausreicht, nur ein einzelnes Puzzlestück weiterzugeben, logischerweise, weil sonst hat die Person ja nur ein Puzzlestück und sagt, okay, gut, ich sehe eine Blume, ja, nett, die, eine Blume, die sich entfaltet oder so, ja, das ist schön, aber was bedeutet das, ja? Das heißt, jetzt geht es darum, tatsächlich die ganze Bandbreite zu entfalten. Vielleicht ist es so, dass wenn du jetzt gleich, wenn wir jetzt gleich in Sprachen beten, dass Gott dir ein Bild gibt, dann beginne mit dem, was er dir gibt, wenn du beginnst auszusprechen, beginne das auszusprechen, was du siehst und erwarte aber, dass Gott aus dem heraus einen Fluss gibt. Jetzt geht es um einen prophetischen Fluss, in den du reingehst. Also ein bisschen ähnlich wie das, was gerade die Leiter am Schluss gemacht haben. Also jetzt möchte ich nicht, dass du minimal die Zeit hast. Ja, ich stoppe dir jetzt nicht die Zeit, sondern im Gegenteil, ich sage dir jetzt mindestens eine Minute. Ja. Also mindestens eine Minute fließen lassen. Das heißt, Gott kann jetzt in dieser Minute verschiedene, oder auch zwei Minuten, es darf auch länger sein, ja, aber fließen lassen. Es geht um den Fluss, es geht darum abzuspringen. Gott gibt dir vielleicht nur den ersten Eindruck, das erste Wort oder das erste Bild und dann geht es darum abzuspringen. Vielleicht ist das Erste, was kommt, ob dir das bewusst ist oder nicht, ist vielleicht ein Wort der Erkenntnis, dann streck dich innerlich aus, okay, was soll die Person jetzt damit machen? Das ist dann das Wort der Weisheit. Ja? Oder du siehst etwas im Geist, was darauf hindeutet, dass Gott etwas in der Zukunft dieser Person machen möchte. Das ist dann Weissagung. Also hier können jetzt auch die drei verschiedenen Gaben, prophetischen Gaben, die haben wir ja schon durchgenommen, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Weissagung, diese drei Gaben können da jetzt voll zum Tragen kommen. Auch in einem Wort können alle drei Gaben zum Tragen kommen. Muss nicht, ja. Ich werde nachher fragen, bei wem war es ein Wort der Erkenntnis, bei wem Wort der Weisheit, bei wem Weissagung, bei wem waren es zwei von denen, bei wem waren es drei von denen und so weiter. Man kann es, ist es nicht immer so ganz einfach, das genau immer zu identifizieren, das ist natürlich auch eine Erfahrungssache ein bisschen, aber in jedem Fall geht es darum, dass du abspringst und wirklich diesen Flussraum gibst für die Person. Haben wir verstanden? Okay, das heißt, jetzt ist es richtig spannend, was da hervorkommt. Ja? Pass mal auf, bevor wir gleich in Sprachen beten, machen wir mal Folgendes. Lass uns gemeinsam, als erstes entscheidet wer zuerst über dem anderen. Wir werden dann wechseln lassen. Es wird jetzt jeder ein Wort kriegen. Ja? Also jeder kriegt heute Abend ein Wort, keine Sorge. Aber wer ist jetzt der Erste? Okay, so, und jetzt Achtung, ihr habt es entschieden. So, jetzt sprich mir einfach mal nach, sag, also und zwar die Person, die jetzt als erstes der anderen Person dient, sprecht mir mal nach und sagt, Vater im Namen Jesus, gebe ich dir meine 5 Sinne. Ich glaube dir, dass du mir jetzt ein Wort gibst für meine Schwester oder meinen Bruder, das ihn auferbaut, das ihm Klarheit gibt, das ihm weiterhilft. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Weissagung. Ich werde etwas empfangen, was dieser Person dient. In Jesu Namen. Und übrigens, wenn Gott dir ein klares Wort der Erkenntnis gibt, zum Beispiel, okay, du könnte es sein, dass du Knieschmerzen hast und es bestätigt sich, dann bete natürlich auch sofort. Das gehört auch immer zur Weissagung dazu. Ja, oder wenn Gott dir zeigt, oh ja, du hast den Geist des Leviathan auf dir, dann treib ihn sofort aus. Ja. Als Beispiel. Ja, das ist auch wichtig. Ja. Also das glaube ich jetzt nicht, dass du so einen Eindruck hast. Ja. Also, aber ich will dir nur sagen, immer wenn du etwas siehst bei Leuten, das ist ein wichtiges Grundgesetz für die Propheten, wenn du irgendwas siehst, was negativ ist, dann nimm sofort Autorität und befreie sie davon. Weil Gott zeigt dir das nicht, damit die Person nachher nach Hause geht und sagt, oh, ich habe den Geist des Leviathan auf mir, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sondern es geht dann darum, dass sie befreit wird. Okay? Also, okay. Let's go. Lass uns in Sprachen beten. Und ihr über Livestream, nehmt euch eine Person. Es geht jetzt one on one, okay? Da kann fast jeder mitmachen. Wenn du keine Person hast, die jetzt direkt bei dir ist, dann nimm dir eine Person vor Augen, schreib das Wort auf, das du hast und gib es dir dann einfach, sobald du mit ihr sprichst. Oh, danke, Vater, wir aktivieren den prophetischen Fluss hier in diesem Raum, Herr. Danke, Herr, dass er durch deine Kinder fließt, Herr. Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Worte der Weissagung, Herr. Danke, dass es fließt, Herr. Herr, danke, dass wir sehen, hören, riechen, schmecken, empfinden im Geist, in Jesu Namen. 15 Sekunden Gebet in Sprachen. Und stopp. Stopp. Und jetzt zur Ruhe kommen. Reinhören, reinschauen, reinempfinden, reinriechen, reinschmecken. Halleluja. Okay, und jetzt startest du mit dem, was du hast, gibst es weiter und nicht vor einer Minute hörst du auf zu prophezeien, okay? Ich stoppe die Zeit. Ich sage dir dann immer, wie viel noch etwa ist, ja, sodass du es noch weiter füllen kannst. Halleluja. Okay, los geht's. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da ist noch mehr, da ist noch mehr. Lass es fließen, ohne nachzudenken. Einfach von einem zum anderen. Du musst es nicht alles selber verstehen, was du weitergibst. Du musst es nicht verstehen. Einfach weitergeben, einfach weiter abspringen im Glauben und weitergeben, was du siehst, hörst, empfindest oder schmeckst oder riechst. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Okay, eine Minute habt ihr geschafft. Das ist schon sehr gut. Aber ihr dürft ruhig weiter fließen lassen, okay? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, wenn ihr merkt, dass der Fluss zum Ende kommt, dann stoppt es auch. Versucht nicht, irgendwas im Verstand hinzuzufügen, auch keine großen Erklärungen oder so hinzuzufügen, sondern lasst es einfach so stehen, wie es geflossen ist. Und wenn ihr merkt, der Fluss ist zum Ende gekommen, dann hört er einfach auf. Okay? Und dann könnt ihr die Person fragen, konntest du damit was anfangen? Halleluja. Okay. Seid ihr alle fertig? Wer ist noch nicht fertig? Okay, weil dann würde ich sagen, jetzt wechseln wir. Ich mache die Runde gleich nachher. Aber jetzt wechseln wir. Kommt zum Ende jetzt. Kommt zum Ende, wenn ihr noch am Prophezeien seid, kommt jetzt zum Ende. Jetzt ist gut für jetzt. Okay, mehr brauchen wir nicht. Ja. Manche können gar nicht mehr aufhören. Okay, also ist auch nicht schlecht, aber wir müssen trotzdem noch ein bisschen zusammenbleiben. Okay, Halleluja. Okay, jetzt wechseln wir. Wir beten noch mal eine halbe Minute in Sprachen und dann kommen wir zur Ruhe und du hörst für die andere Person. Oh, danke, Vater, für Klarheit, danke für einen Fluss, ein prophetischer Fluss, Worte der Weissagung, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, danke für aktivierte geistliche Sinne, Herr, hören, riechen, sehen, schmecken, spüren, in Jesu Namen. Noch 15 Sekunden beten in Sprachen. Und stopp. Hör, sieh, empfinde, rieche, schmecke im Geist. Und das, was du jetzt hast, das nimmst du und damit gehst du. Und dann lässt du es fließen. Ab jetzt mindestens eine Minute. Ich sage euch, wenn die Minute rum ist, aber mindestens eine Minute. Jetzt geht's los. Lass es fließen. Danke, Jesus. Danke für den Fluss, der fließt, Herr. Danke, Herr, dass wir aus dem unendlichen Strom, Herr, deiner geistlichen Segnungen in der Himmelswelt empfangen, Herr. Empfangen. Erkenntnis, Weisheit, Offenbarung, Weissagung. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr habt die Minute geschafft, aber ihr dürft weiter. Ich gebe noch eine Minute, um weiter zu fließen. Du darfst noch zu Ende bringen. Wenn du merkst, dass der Fluss nachlässt oder stoppt, dann hörst du einfach auf. Versuch nichts im Verstand hinzuzufügen. Gib auch nicht irgendwelche Erklärungen ab noch. Um sicherzustellen, dass nichts falsch verstanden wird oder so, das brauchst du nicht, sondern du gibst es einfach so weiter, wie du es empfangen hast und vertraust darauf, dass Gott einfach es gebraucht und zu der Person gesprochen hat. Okay, jetzt solltet ihr zum Schluss kommen, damit wir noch gleichzeitig unterwegs sind hier. Okay, 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, ihr Lieben, sind wir wieder zusammen. Pass auf, ich möchte einfach sehen, jetzt hat ja jeder ein prophetisches Wort bekommen. Jeder hat ein prophetisches Wort bekommen. Wer konnte mit dem Wort, das er bekommen hat, etwas anfangen? Lass mal die Hände sehen. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Weitere Frage. Wer, wenn du jetzt drüber nachdenkst, was du selber weitergegeben hast, mal die, jeder hat ja was an einer Stelle was weitergegeben, was du weitergegeben hast, wer hat empfunden, dass was er weitergegeben hat, ein Wort der Erkenntnis oder das dabei war, ein Wort der Erkenntnis? Also du hattest ein Detail in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft der Person, das du so nicht wissen konntest, okay? Ja, okay? Eine ganze Reihe, ja, wow. Ziemlich viele. Okay, wer hat empfunden, dass in dem, was er weitergegeben hat, eine Weissagung dabei war? Das heißt, etwas über die Zukunft der Person? Ja, okay, das sind fast alle. Ja, super. Preis den Herrn. Wer hat empfunden, dass in dem, was er gesagt hat, ein Wort der Weisheit drin war? Also zum Beispiel zuerst ein Wort der Erkenntnis und dann eine Weisheit, wie die Person damit umgehen soll. Also was sie damit machen soll. Ja, wer? Bei Weisheit ist immer Anwendung, okay? Wow, auch einige. Interessant. Jetzt will ich mal sehen, wer von euch hat mindestens zwei von beidem in seinem Fluss drin gehabt? Also Weisheit und Erkenntnis oder Weisheit und Weissagung, mindestens zwei Bestandteile. Okay, super, das sind ziemlich viele. Wer hat alle drei Bestandteile, kann alle drei Bestandteile in seinem Wort, das er hatte, identifizieren? Okay, das sind auch einige, ja. Super, wow, ihr seid super Spitzenklasse. Amen. Halleluja, wir sind der Meinung, das war Spitze. Halleluja, und so gehst du weiter und so kannst du es weiter aktivieren. Du hast es jetzt gesehen, ganz kurz zum Schluss, stell dir einfach mal vor jetzt, du sitzt, sagen wir mal als Beispiel, du sitzt in der Cafeteria deines Arbeitsplatzes und sitzt neben einem Arbeitskollegen. Was tust du? Du musst die Augen nicht schließen, aber du hörst in dich hinein, geistlich, du fühlst in dich hinein, du schaust in dich hinein und dann sprichst du aus, was du siehst und sagst, könnte es sein, dass sie in ihrer Familie gerade durch eine schwierige Situation gehen oder sowas, das wäre jetzt ein Wort der Erkenntnis und die Person sagt ja. Und dann springst du weiter ab und sagst weitere Dinge und sagst ja und Gott möchte Folgendes tun und Gott hat Folgendes vor mit ihnen und Gott hat folgenden Plan für ihr Leben und darf ich für sie beten. Ja, so funktioniert. Das heißt, du machst das, was du jetzt tust, kannst du genauso in der Cafeteria oder in der Mensa deines Arbeitsplatzes oder beim Aldi an der Kasse oder wo auch immer du bist, kannst du praktizieren. Oder hier im Café, wenn sonntags Leute zum ersten Mal kommen, sagt ja die Bibel, wenn Leute zum ersten Mal zu euch kommen, dann werden sie von allen überführt und von allen kriegen sie Weissagungen und so weiter. Ja, also, dann spricht Gott zu ihnen. Amen. Wie von euch sind bereit, das in solchen Situationen zu aktivieren? Ja. Wenn du dir in der Cafeteria beim Arbeitsplatz ist noch nicht traust, dann fang hier an zumindest. Ja? Aber such dir Leute. Ja? Und dann wirst du sicherer werden, sodass du es auch nach draußen tragen kannst. Oder im Kindergarten oder wo auch immer, ja? Wo du arbeitest. Ja? Oder deine Nachbarin über den Zaun rüber. Während sie dir, was weiß ich, schimpft von der ganzen schlimmen Situation auf der ganzen Welt, da hörst du einfach, siehst du, empfindest und dann sagst du, man könnte es sein. Ja? Und sprichst aus. Amen. Machen wir das so? Halleluja. Preist den Herrn. Okay, wir machen Pause. 8:50 machen wir weiter. Die zweite Stunde, unsere Identität in Christus, geht's weiter. Also seid dabei, 8:50. Auch ihr, die über Livestream zuschaut, kommt wieder zurück. 8:50 geht's weiter mit dem Thema Identität. Also ein ganz wichtiges Thema. Seid dabei, bleibt dran. Amen.